Botschaft aus gesammelter Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Botschaft: Du kannst das Heil nicht allen Menschen bringen, doch werden Hunderte sich um dich scharen, die willig sind, zu dienen und willfahren und stark in ihrem Glauben ans Gelingen. Nur um die wenigen gilt es zu ringen, dass diese ihren Brüdern offenbaren, was ihnen selbst im Innern widerfahren, mit Gläubigkeit einander zu durchdringen. Millionen sind es, die vor Gott sich beugen, doch nur ein Häuflein kündet den Gesandten, der in ihr Reich zurückführt die Verbannten. So sollst auch du ins Volk die Botschaft tragen von der Erneuerung in unsern Tagen, und da und dort wird einer für dich zeugen. Ende von Botschaft.